Yeah, yeah. 60.000 Bücher in der ersten Woche, Bestseller. Yeah, yeah. Sitz ich heute irgendwo beim Essen, nerven plötzlich all diese Geschäftsmänner. Yeah, yeah. RTL hat dann gefragt, ob ich bei Stern TV vorbeikomme, aber Absage. Yeah, yeah. Ein paar 100 Euro nur für Kippen, ein paar Snacks und Softgetränke von der Nachtkarte. Yeah, yeah. Meine Vorbestellung ficken deine erste Woche. Meine Vorbestellung ficken deine zweite Woche. Mein Leben ist kein Ponyhof, das ist eine Pferdekoppel. Ich genieße nur die Zeit, ich bin ein Zeitgenosse. Yeah, yeah. 50.000 Euro in der Stunde mit nem Longsleeve. Yeah, yeah. Wenn ich meine Wäsche waschen will, dann muss ich nur ans Telefon und drücke Laundry. Yeah, yeah. FBGM verkaufte mittlerweile über 160.000 Einheiten. Yeah, yeah. Ich muss an die Börse, denn die Kurve meiner Aktie ist identisch mit dem Nike-Zeichen. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Yeah, yeah, yeah, yeah. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Yeah, yeah. Ich schau mir grad ein Haus an mit nem Brunnen auf dem Grundstück. Yeah, yeah. Ich hänge nicht mit deutschen Rappern ab, denn deutsche Rapper bringen einem immer Unglück. Yeah, yeah. Alles was ich will ist Tom Ford, Tom Brown, Tom Chrome, kein Tom Taylor. Yeah, yeah. 30.000 Shindy-Boxen kommen mit dem Schiff zu Amazon in einem Container. Yeah, yeah. Ich lass mich nicht behandeln wie das Fußvolk. Ihr müsst geboten, nicht geh mit dem Buchgold. Rapper hangeln sich von Vorschuss zu Vorschuss, aber Shindy riecht nach Geld wie der Dior-Duft. Yeah, yeah. Blätter ein paar Batzen, lila Scheine durch, als wären es Modemagazine. Yeah, yeah. Ich hab in meinem Leben nie gesehen, dass eine Zahl gelogen hätte. Shoutout Adam Riese. Yeah, yeah. Gib mir ein Klavier, ne MPC, ne Packung Marlboro, ein Mic und einen Aschenbecher. Yeah, yeah. Scheiß auf meinen Mathelehrer, aber seit ich rappe, sitz ich nur noch vor dem Taschenrechner. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Yeah, yeah. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht. Yeah, yeah, yeah.